Der Salier kann jetzt des Bannes ledig in Deutschland um sein Recht kämpfen. Trotzdem erklären ihn die Fürsten, die seine Reise aufs Höchste beunruhigt hat, auf einer Forchheimer Versammlung für abgesetzt und wählen seinen Schwager, den Herzog Rudolf von Rheinfelden, zum König, indem sie zugleich betonen, dass diese Wahl nur für ihn, nicht aber unbedingt für seinen Sohn gelte. Der Rebellenführer versichert den Papst seines Gehorsams und verzichtet auf die Investitur. Heinrich, der mit dieser Nachricht auch die Pässe Bayerns und Schwabens für die Rückkehr in die Heimat versperrt sieht, setzt in Kärnten den getreuen Luitpold von Eppenstein, in Friaul, Istrien und Krain den Patriarchen von Aquileia ein. Vom Eppensteiner gesichert kann er die Abrechnung in Deutschland beginnen, wobei er durch eine hinhaltende Politik den Papst von einer offenen Parteinahme für Rudolf abzuhalten weiß. Er ist nun der verschlagene, kalte Politiker, der Zeit gewinnt, weil er weiß, dass die Zeit für ihn arbeitet. Mit dem Königtum seines Gegners geht es bald bergab. Das Volk sieht, dass hinter ihm keine nationale Notwendigkeit, sondern nur kleinlicher Ehrgeiz, Hass und Rachedurst erbitterter Großer vom Schlage Ottos von Nordheim stehen. Rudolf kann es nicht verhindern, dass Heinrich, in Schwaben eindringend, auf einen Tag zu Ulm Welf und Rudolf ihre Herzogtümer entsetzt. Der Rebellenkönig muss nun zu den Sachsen flüchten und ist fortan auf die Hilfe Ottos von Nordheim angewiesen. Heinrich stehen, nun er die Dinge übersehen kann, das treue Kärnten, vorläufig auch Österreich, der größte Teil von Bayern, Franken und Lothringen, die rheinischen Städte und zum Teil auch ihre Bischöfe sowie die meisten Reichsstifte mit Ausnahme der sächsischen zur Seite. In Schwaben halten Augsburg und Ulm sowie das alte ehrliche St. Gallen zu ihm, obwohl dieses von den Gegnern viermal geplündert wird. Im Allgemeinen stehen zu seiner Seite die von den Kloniazensern schwer bedrängte niedrige Geistlichkeit, die Bischöfe, die Städter und die Ministerialien, von Sachsen immer abgesehen. In Thüringen ballt sich der Krieg zusammen, aber auch am Neckar in Schwaben wird erbittert gestritten. Heinrich hat sich hier mit meisterhaftem Griff einem treuen Parteigänger in Friedrich von Hohenstaufen geschaffen, dem Angehörigen einer schwäbischen Familie, die eben erst recht emporgekommen ist und ihr kleines Schlösschen in Büren, das sogenannte Wäscherschlösschen, gerade mit der stolzen Burg auf dem hochragenden Jurafelsen vertauscht hat. Es ist das große Verdienst des Saliers, dieses Haus sozusagen entdeckt zu haben, von dem in Glück und Unglück so Gewaltiges für die deutsche Geschichte ausgegangen ist, von dem ein Glanz ausstrahlte, den die deutsche Nation niemals vergessen darf. Der König macht den treuen Friedrich von Büren zum Herzog von Schwaben und gibt ihm seine Tochter Agnes zur Gemahlin. Bald schlagen die Waffen zusammen. Auf dem Wege nach Sachsen wird der tapfere Kämpfer für Deutschlands Kronrechte bei Melrichstadt in der Nähe von Würzburg von dem genialen Otto von Nordheim zurückgeschlagen. Aber die Gegner haben schwere Verluste erlitten und der Gegenkönig weicht bald wieder nach dem Norden zurück. Auch eine am gleichen Tage am Neckar erlittene Niederlage schadet der Sache Heinrichs nichts, da die siegreichen schwäbischen Ritter an den Bauern, die zu dem König gestanden, schwere Untat begehen. Die Stimmung wendet sich für Heinrich, dem es noch immer gelingt, den Papst mit der Idee des Schiedsgerichtes zu narren. Der König ist im Kampfe zum Meisterdiplomaten geworden. Heinrich beginnt, in Deutschland die Lage zu beherrschen. Er hat eben eine Erhebung des Markgrafen von Österreich niedergeworfen. Der Papst erkennt, dass er das erträumte Schiedsgericht in Deutschland nie erleben wird. Er muss sich entscheiden, diesmal mitten in einem Streit, wo die Rollen fest verteilt sind und die Wirkung des Bannes ungewisser ist als beim ersten Mal. Da kommt dem Kirchenfürsten eine günstige Nachricht aus dem Norden. Wieder auf dem Wege nach Sachsen hat sein Gegner in einer Winterschlacht bei Flarchheim an der Unstrut eine schwere Niederlage erlitten, ist auf dem Rückzuge noch einmal bei der Wartburg geworfen worden. Gregor fühlt, dass die Entscheidung naht. Endlich wird ihm der Apostelfürst den Sieg gewähren. Der harte Mann und große Hasser meint, die Stimme des heiligen Petrus zu hören, die ihm den Sieg, dem Gegner aber den nahen Tod verheißt. Auf der Fastensynode des Jahres 1080 tut er Heinrich zum zweiten Mal in den Bann, zugleich in die Zukunft blickend mit der Verkündigung, der falsche König werde gefallen sein an dem Tage, da man das Fest der beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus feiern werde. Gregor weiß, dass er jetzt endgültig siegen wird, denn er hat die Autorität des Apostelfürsten noch bestimmter als 1076 eingesetzt. Die christliche Welt darf ein entscheidendes Jahr erwarten. Aber der Bann, der vor 4 Jahren den auf der Höhe seiner Macht stehenden König zu Boden stürzte, bringt ihn diesmal nicht zur Strecke. Heinrich macht jetzt selber den Bannfluch allgemein bekannt, damit bekundend, dass dieser mit Religiösem auch nicht das Geringste mehr zu tun hat, nur noch politische Waffe ist. 19 deutsche Bischöfe erklären auf einer Mainzer Synode den Papst für abgesetzt und eine Synode in Brixen, an der 30 deutsche und italienische Bischöfe teilnehmen, nimmt die Wahl eines Gegenpapstes vor, des Wibert von Ravenna. Der König sendet mit Wibert seinen Sohn Konrad, den er zum Herzog von Lothringen gemacht hat, nach Italien. Er selbst sucht hartnäckig noch einmal die Entscheidung gegen die Rebellen. Im wilden Getümmel der Schlacht von Hohenmölsen an der Unstrut wird der Verräter Rudolf durch einen Lanzenstich tödlich verletzt, zugleich aber wird ihm durch einen Schwerthieb die Schwurhand abgeschlagen. Damit ist die Krise des Krieges vorüber, obwohl Otto von Nordheim auch diesmal das Feld behauptet hat. Die seltsame Verletzung des Gegenkönigs übt eine mächtige Wirkung aus. Auch der sterbende Rudolf soll das empfunden haben, indem er erklärte, es sei die Hand, mit der er Heinrich die Treue geschworen. Jetzt taucht die päpstliche Prophezeiung wieder auf, dass der falsche König noch in diesem Jahr sterben müsse. Der Apostelfürst aber hat anders entschieden, als der hasserfüllte Papst vermeint. Und nun kann der Salier aufatmend den Kampf in Deutschland ruhig Friedrich von Büren überlassen und nach Italien gehen, um den Schimpf von 1077 zu rächen und seinen Papst auf den Stuhl des heiligen Petrus zu setzen. Gregor aber, dessen Leben der Umschwung naht, hat sich eben mühsam genug mit einem unbequemen Robert Giscard verbündet, ohne dessen Hilfe zu erhalten, denn der Starrkopf ist gerade daran, seine Hand nach Byzanz auszustrecken. An dem unversöhnlichen Kirchendiktator hält nur die treue Mathilde fest, die ihm eben ihre Eigengüter übertragen hat. Aber wie kann sie die Heeresmassen des Königs hemmen, der auch in Rom bereits seine Freunde besitzt? Im Mai 1081 hält der Salier schon den Papst in Rom eingeschlossen.